Erster Gott, hilf mir zu meinem Recht. Beschütze mich vor Menschen, die nicht lieben. Rette mich vor falschen und bösen Leuten. Zweiter, du bist mein Gott und mein Schutz. Warum hast du mich verlassen? Warum bin ich traurig, weil Feinde mich bedrücken? Dritter, sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich zu deinem heiligen Berg und zu deinem Haus führen. Vierter, dann gehe ich zum Altar Gottes. Dort ist Gott, der mir große Freude gibt. Ich werde dich mit der Zither loben, Gott, mein Gott. Fünfter, meine Seele, warum bist du so traurig und unruhig in mir? Warte auf Gott. Ich werde ihn noch loben. Er ist meine Hilfe und mein Gott.